1. Hyob Drucht sein Tief Lebensmüdigkeit aus und beschließt daher, seine Klage freien Lauf zu lassen und in der Bitterkeit seiner Seele zu sprechen. 2. Errichtet sich in Gott und bittet in nicht zu verurteilen, sondern in stattdessen den Grund für dies Auseinandersetzung zu offenbaren. 3. Hyob fragt, ob es Gott nutzt, in zu unterdrücken und das muss sein Werk seiner eigenen Hand zu verwerfen, waren der gleichzeitig den Plänen der Frevler Wohlwollen gegenübersteht. 4. Hinterfragt, ob Gott menschlich Organ besitzt oder ob die Dinge auf dieselbe Weise wahrnimmt wie Menschen. 5. Hyob fragt weiter, ob Gott's Tage und Jahr den in der Menschen gleichen. 6. So dass dieselb so intensiv nach seiner Schuden Sunday forscht. 7. Obwohl Gott genau weiß, dass Hyob unschuldig ist und niemand aus seiner Hand gerettet werden kann. 8. Gott's Hand haben in sorgfältig geformt und wohlständig bereitet, wie kann es sein, dass Gott in none wieder verderben will? 9. Hyob erinnert Gott daran, dass in wie tun geformt hat und fragt, ob in none wieder zu Staub zerfallen lassen will. 10. Fragt, ob Gott in nicht wie Milch ausgegossen und wie Käse gerinnen lassen hat. 11. Gott hat in MIT Haut und Fleisch bekleidet und MIT Nocken und seinen Kunstwoll verbunden. 12. Gott gewort im Leben und Nade, und sein Versorge bewort seinen Atem. 13. Doch all dies ist du in deinem Hasen verborgen gehalten, und Hyob ist sich bewusst, dass Gott dies als geplant hat. 14. A glort, dass Gott in genau beobachten word, falls einen Fehler machte, und sein should keens falls angestraft lassen word. 15. Wäre schuldig, so word im grosses Lied widerfahren, doch selbst wenn im recht wäre, konnte sein Haupt nicht erheben, die von Schande gesättigt und von Ellen durchdrängt ist. 16. Und sollte versuchen, sich zu erheben, word Gott in wie einen lohen Jagen und immer wieder sein Wundersein markten im demonstrieren. 17. Gott word standig new zugen gegen in aufbieten und seinen Zoren vielfältigen im auslassen, so dass ein sich standiger Blosens hier von Schmerzen in heimsuchen word. 18. Hyob fragt, warum Gott in überhaupt aus dem Mutterleib hervorgebracht hat, hat sterben sollen, bever in ein menschliches Auge erblickt. 19. Wünscht sich, niemals existiert zu haben, direkt vom Mutterschoss ins Grab getrigen worden zu sein. 20. Da im ne noch wenig Tage verbleiben, bittet Hyob Gott, von im Abzulassen und sich abzuwenden, damit Verker sieht etwas Freud im Finden kann. 21. Bever unwiederbringlich ins Land der Finsternis und des Chiffendunkels hinabsteigt. 22. Ein Land, das so dunkel ist wie die Mitternacht, ein Ort des Chiffen, unjordneten Schattens, wo selbst das Licht wie Finsternis erscheint.